NDR Info. Reisen damals. Burkhard Klausner liest Siegfried Lenz, amerikanisches Tagebuch 1962. Vor 50 Jahren erhielt ich eine Einladung, die USA zu besuchen. Diese Einladung war mit keinen besonderen Erwartungen verknüpft. Man bot mir an, auf einer Reise Land und Leute kennenzulernen und mir ein Bild zu machen von den Vereinigten Staaten. Leidlich vertraut mit Geschichte und Literatur überließ man es mir, die Orte zu wählen, die ich sehen, die Menschen zu nennen, denen ich begegnen wollte. Fürsorglicher, großzügiger kann eine Reise nicht geplant werden. Das schreibt Siegfried Lenz im Vorwort zu seinem Reisetagebuch, das ein halbes Jahrhundert später veröffentlicht wurde. Der damals 36-jährige Schriftsteller war vom US-Außenministerium eingeladen worden, um sich ein Bild zu machen von Land und Leuten, vom amerikanischen Weg. Und als junger deutscher Intellektueller mit Einfluss auf die öffentliche Meinung war Siegfried Lenz ein wichtiger Gast. Der gelernte Journalist mit Stationen beim Nordwestdeutschen Rundfunk und der englischen Besatzungszeitung Die Welt hatte bereits 4 Romane veröffentlicht und viele Hörspiele für den NWDR geschrieben. 1961 war sein Drama »Zeit der Schuldlosen« am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg unter Gustav Gründgens uraufgeführt worden. Im Vorwort seines Reisetagebuchs erinnert Siegfried Lenz 50 Jahre später daran, dass es mancherlei Gründe zur Dankbarkeit gebe den Amerikanern gegenüber, die als Sieger in der Nachkriegszeit bemüht waren, die große Not der Geschlagenen zu lindern. Und er hebt die Vollkommenheit amerikanischer Gastfreundschaft hervor. Überall habe man ihm zu verstehen gegeben, dass er sich nicht allein fühlen sollte. Schon zu Anfang der Reise hörte ich das Bekenntnis, man kann leicht verloren gehen in diesem Land, auch im betäubenden Gewimmel des großen Molochs New York. Verblüfft nahm ich das Anvertrauen der Amerikaner zur Kenntnis. Schon nach dem Abendgespräch wusste ich, wie viel das Haus gekostet hat. Ich kannte die Arbeitsbedingungen meines Gastgebers, kannte sein Einkommen und seine politischen Neigungen. Der Vergleich stiftete Nähe. So manches Gespräch machte mir deutlich, dass wir alle ähnlichen Bedingungen unterworfen sind, ähnliche Hoffnungen haben. Ein Ende der Fremdheit zeigte sich da wie von selbst. Und auch dies ist ein Grund, Dankbarkeit zu empfinden. Je mehr du mich in dein Leben einweist, desto mehr erfahre ich über mein eigenes Leben. Das Anvertrauen meiner Gesprächspartner bedenkend, wächst auch ein Gefühl der Verbundenheit. Es gibt mancherlei Gründe zur Dankbarkeit. Unwillkürlich musste ich bei mancher Begegnung an die Erfahrungen der Nachkriegszeit denken, an die Kälte, den Hunger, an andere mannigfache Not. Sie waren es, die Amerikaner, die Sieger, die bemüht waren, die große Not der Geschlagenen zu lindern und nicht nur in meinem Land. Amerikanische Hilfeleistungen erreichten etliche europäische Häfen, bewahrten viele Menschen vor der Verzweiflung. Es gibt Erfahrungen, die nicht dem Vergessen anheimfallen sollten. Dies wird für immer meine Erfahrung bleiben. Zum ersten Mal in dem Land, dessen Menschen wir für die Hilfe in extremer Zeit zu danken haben, wollte ich nur dies, ein Tagebuch, führen. Ich wollte nicht so sehr herausfinden, ob das, was ich sah und erlebte, meinen Vorstellungen entsprach, sondern einfach festhalten, was der Tag brachte, was er mir an Kenntnissen ließ. Damit so wenig wie möglich verloren gehe, entschied ich mich für schlichte abendliche Bilanzen. Und während ich schrieb, erschöpft mitunter, überwältigt vom Augenschein, glücklich über neue Informationen, erfüllte mich abermals ein Gefühl großer Dankbarkeit. Was ich im Kopf und im Herzen trug, offenbarte sich als ein besonderes, ein unverlierbares Geschenk. Amerika-Reise, für Lilochen geschrieben, steht als Widmung vor der ersten Eintragung im Reisetagebuch von Siegfried Lenz aus dem Herbst 1962. Sechs Wochen lang notierte er allabendlich das Erlebte auf seiner Tour, die ihn von Washington und Boston unter anderem über Laramie führte, San Francisco und New Orleans und in New York endete. Kuba-Krise und Kalter Krieg waren Gesprächsthemen in diesen Tagen und Wochen, über die Siegfried Lenz berichtet. Daneben stehen Beobachtungen des amerikanischen Alltags und allerlei touristische Erfahrungen. Damals übrigens war der Dollar 4 Mark wert. Hamburg, 15. Oktober. 8.30 Uhr. Abflug von Hamburg. Bei guter Sicht über die Saldersee, der angemessen künstliche Eindruck über den Kanal nach London. Eine Stunde Aufenthalt, dann im Jetclipper Start nach New York. Das junge Mädchen mit der Gitarre. Essen Sie Lakritz? Das zu einem Esso-Direktor als Haushaltsgehilfin ging. Der schwarze Bassist, biedere Männer, die wie Regierungsinspektoren anmuteten, das lächelnde, rosige, greise Ehepaar vorn, das der Besatzung Geschenke machte. In 13.000 Metern über die Irische See. Begegnung mit einer Düsenmaschine. Irlands Felder, der Atlantik. Ich konnte die Schiffe erkennen. Die Schaumkronen der Wellen, die seltsamerweise nicht zu wandern schienen, Widerschiffe und Wolken, die die Sicht nahmen. Ein zeremonielles Mittagsmahl, das 2 Stunden dauerte, viel Alkohol, gefrorenes Orangeneiscreme. Danach zog der Steward die Fensterblenden zu, lud zum Kurzschlaf ein. Als ich wieder hinuntersah, lag Labrador unter uns. Seen, Ströme, braune Wälder und graue Berge. Es war sehr klar. Wir flogen an der Küste entlang, Seensysteme, auf denen einzelne Motorboote erkennbar waren, nie ein Haus. Das gepflegte alte Ehepaar machte weitere Geschenke. Stewards und eine Stewardess bedankten sich überschwänglich. Der Pilot sagte, wir sind über amerikanischem Land, Maine. Eine knappe Stunde noch, dann flogen wir von der See New York an, beziehungsweise Idlewild. Das Sumpfgelände von Kanälen durchzogen, auf denen unzählbare Motorjachten und Boote schwammen, Trümmergrundstücke, die von herrlichen Wagen eingeschlossen waren, Landebahnen und Abstellplätze für Flugzeuge. Nach 7-stündigem Flug Landung. Besichtigung durch den Gesundheitsinspektor. Als der Immigrationsinspektor Schwierigkeiten machen wollte, meldete sich Mr. Slater vom State Department und holte mich ab. Mit mir reiste ein junger norwegischer Politiker, Mathisen, der von seinem Freund, einem UNO-Beamten, abgeholt wurde. Während Mr. Slater sich um alles kümmerte, ging ich mit den Norwegern in ein modernes Wartewalhalla. Eine riesige Kuppel aus Beton. Die beiden Mädchen, die fotografiert wurden, mit Lederhosen, Lederstrumpfjacken, die Fransen hatten, stramme kleine Hintern, die sie angehalten wurden, herauszustrecken. Die Mädchen machten den Eindruck von Wachsblumen. Weiter Flug nach Philadelphia. Beim Landen platzte ein Reifen. Dann mit feuerspeienden Auspuffrohren nach Washington. Unterwegs Gespräch mit Mathisen, ein junger Politiker der norwegischen Arbeiterbewegung. Er hat während des Krieges als Widerstandsmann in einem deutschen Lager gesessen. Wir sprachen über den ostdeutschen Kommunismus, fanden zu der gleichen Ansicht. Ein sehr freundlicher Beamter empfing uns in Washington, brachte uns während der Rush Hour in unsere Hotels. Ich wohne im Windsor Park, Connecticut Avenue, im 7. Stock. Die erste liebenswürdige Handlung des Beamten bestand darin, mir den Fernseher einzuschalten. Es ist sehr heiß, über 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit unerträglich. Ich versuchte gleich zu schlafen, lag jedoch 12 Stunden wach. Thank you. In der amerikanischen Hauptstadt Washington wird Siegfried Lenz dann am 16. Oktober 1962 in Empfang genommen von einem seiner sogenannten Sponsoren, den örtlichen Organisatoren und auch Finanziers seiner Reise. Und er trifft auf Thilo Koch, den Radio- und Fernsehkorrespondenten des NDR. Doch zuvor gilt es, mit dem Mann vom American Council of Education das Reiseprogramm zu besprechen. Er riet mir, den Süden des Landes zuletzt zu bereisen wegen der Hitze und schlug vor, zunächst nach Boston zu reisen und weiter westwärts, was ich gern annahm. Nach Oxford riet er mir einstweilen nicht zu gehen. Die Leute stehen dort wegen der Rassenauseinandersetzungen unter Hochspannung. Sie könnten vermuten, ich wollte sie als ausländischer Schriftsteller desavouieren. Nun, das Programm ist festgelegt und jetzt kann es losgehen. Das Frühstück ist eine herrliche Mahlzeit hier, im Gegensatz etwa zu Italien. Eiswasser, eisgekühlter Fruchtsaft, Kaffee, gebratene Wurst und Eier. Wonderful. Nachmittags um 14 Uhr, nach schnellem Duschbad, Treffen mit Thilo Koch bei der NBC. Thilo Koch fuhr mich raus zu seiner Villa, leicht im Wald gebaut, Laubwald. Air Condition. Bemerkenswert schön. $40.000. Thilo ist Rundfunk- und Fernsehkorrespondent, ein enormes Arbeitspensum, dennoch fast ohne Echo. Darin liegt der Grund seiner Resignation, ohne das mindeste Echo zu sein, weder Zustimmung noch Ablehnung. Wir sprachen einen ganzen Nachmittag zusammen, er war sehr resigniert, dazu körperlich angeknackst, da er bei der Rückreise von New York in Philadelphia eine Notlandung hatte. Er sieht keine Möglichkeit, in diesem Land zu bleiben. Gespräche über die Probleme Amerikas, die Überproduktion, der Rassenstreit, Kuba, Berlin, Kuba als außenpolitische Mausefalle. Im Berufsverkehr nach Hause, der Verkehr, die Fahrweise, keine Fußgänger, herrliche Villen. Morgens Schwarze auf dem Schulweg, rauchende Zehnjährige. Die Mädchen scheu, anmutig, mit wassergekämmtem Haar, manchmal geölt, kleine abstehende gezwirbelte Zöpfe. Die Jungen sehr selbstbewusst schlendern, die Bücher unterm Arm, den Autofahrer herablassend musternd über die Fahrbahn. Ich machte meine ersten Einkäufe im Drugstore, stand lange vor einem Scherzartikelgeschäft, in dessen Auslagen ein Tod hing. Ein harmloser Tod aus Laternenpapier. Neben dem Geschäft wurde Kennedy in Gips verkauft, mit weit offenem Mund und eigensinniger Stirnfalte. Washington, 17. Oktober. Morgens Spaziergang. Die Art der Begrüßung zwischen amerikanischen Männern. Kurze Besprechung im American Council, dann mit Familie Koch, Besuch von Mount Vernon am Potomac, George Washingtons Heim und Residenz, heute ein nationaler Schrein, ein Wallfahrtsort, wo die beiläufigsten Gegenstände den Rang eines Relikts haben. Rasiermesser, Knöpfe, Ziegelsteine, selbstgenähte Nachthemden von Frau Washington. Eine Nation ohne tiefreichende Geschichte schafft sich so Vergangenheit. Das Gespräch zweier Amerikanerinnen angesichts Washingtons Bett. Er muss klein gewesen sein, früher waren alle kleiner. Was meinst du damit? Nichts Besonderes, aber du musst doch was gemeint haben. Hochgewachsen war er nicht. Und so weiter. Über dem Potomac gelegen, in der großzügigsten Parklandschaft, die man sich denken kann. Vögel, Pflanzen. Die Andacht der Besucher. Schulklassen. Viele Frauen, auch junge Ehepaare. Am Potomac patrouilliert berittene Polizei. Alle Informationen im Mount Vernon Handbook. Nachmittags in die Stadt. Der singende, vor sich hin singende Filipino. Ich ging zum Post Office, kaufte Marken. Die Fahndungsplakate an der Wand. Ich beguckte sie. Alle gesucht wegen Postraub. Auch ein Soldat war darunter, weiches Gesicht, während mich ein Schwarzer am Schalter unentwegt beobachtete. Ich lächelte ihm zu, er lächelte nicht zurück. Im Drugstore die Wortlosigkeit. Die Einsamkeit der amerikanischen Männer. Keine Abschiede. Die Männer scheinen unter einem besonderen Druck zu stehen. Zwei schwarze Frauen, die Brote schmieren, Hamburger braten, alles bekleckern mit Ketchup, wortlos die Teller auf die Theke schieben, ausdruckslos nach weiteren Wünschen fragen, sobald man sie länger als eine Sekunde ansieht. Sie scheinen außerstande, das geringste Gefühl zu zeigen. Beim Anblick der schweigend, fast reglos dasitzenden Männer erwartet man unwillkürlich eine plötzliche Explosion, wartet auf einen befreienden Amoklauf, auf einen tröstlichen Ausbruch in eine Verzweiflungstat. Ich sah auch Schwarze so dasitzen, auf einem Geländer. Ein Mädchen ging vorbei, die Männer sahen fast gleichgültig über es hin. Morgen beginnt mein eigentliches Programm. Washington, 18. Oktober. Es ist immer noch sehr heiß. Die Luftfeuchtigkeit so groß, dass das Hemd nach 5 Minuten am Körper klebt. Mit einigermaßen bangem Gefühl zum Büro des American Council, wo man für mich einige Appointments bereithalten wollte. Das Gefühl der Abneigung, des Widerstands wurde noch stärker, als mir der Kollege von Mr. Cornahan 5 Appointment Cards überreichte und sagte, das ist heute Ihr Programm. Beklommen, übellaunig zog ich los, fasziniert von diesem bürokratischen Aufwand, der sich jedoch als sehr praktisch erwies. Sie wollen jeden Zufall bannen, in allem ein riesiges Netz unter die Existenz ziehen. Nun ja. Um 9.30 Uhr der erste Treffpunkt. Mrs. Marsh, Library of Congress. Ein betagter Bediensteter führte mich durch die größte Bibliothek der Welt. Ein Dom. Ein St. Peter für Leser. Kein Eisen wurde beim Bau verwendet, nur der beste Marmor der Welt. Viele Lesende, viele schwarze, gute, intelligente, gesammelte Gesichter. Die Führung dauerte eine halbe Stunde. Die Symbole wurden mir erklärt. Auch Heines Name steht in der Gallery der Poeten an der Decke. Dann Treffen mit Mr. Louis Untermeyer, Consultant in Poetry to the Library of Congress. Ein älterer, sehr reizender Herr, selber Schriftsteller und Poet. Wir sprachen eine halbe Stunde ganz unverbindlich. Überhaupt sind die meisten Gespräche ganz unverbindlich. Dann lud er mich zum Essen ein. Doch vorher sah ich Dr. Arnold Price, German Specialist, bleich, in einer heißen Zelle. Er zeigte mir meine Bücher. Ich fand bei ihm fast alle Autoren der Gruppe 47. Er selbst hatte einen Essay über das Nibelungenlied geschrieben. Freudsche Interpretation. Leos x-mal Deutschland auf dem Tisch. Von Dr. Price zurück zu Dr. Untermeyer. Sehr gutes Mittagessen im Department of Justice. Leber mit Schinken, Kuchen, Blumenkohl, Suppe. Die Männer sind ungewöhnlich freundlich. Jeder das Abziehbild eines Amerikaners in seiner Weise. Hilfsbereit, großzügig. Untermeyer teilte meine Ansicht über das prinzipielle Engagement des Autors. Spät ins Hotel, müde, schweißnass. Washington, 19. Oktober. Man fühlt sich verantwortlich für mich. Man sagt, ich solle hier nie das Gefühl haben, allein zu sein. Man sagt es zu oft, sodass ich vermuten kann, dass meine Wirte die Einsamkeit bzw. die Probleme des Alleinseins kennen. Um 10 Uhr schickte man mich zum ersten Appointment zur Folge Shakespeare Library, die eine einzige bewundernswerte Huldigung an Shakespeare ist. Eine Ausstellung von Manuskripten, Stichen, Kostümen, Modellen, Porträts, Gemälden. Dann jedoch im Keller hinter Tresoren, die zufielen, sobald ich den Eingang passiert hatte, mit dem reizenden, cleveren Weibchen Mrs. Mason, unter anderem 79 Exemplare der First Folio von 1623, 58 Exemplare der Second Folio von 1632 und 24 Exemplare der Third Folio von 1663 bis 64. Es ist wahrscheinlich die umfangreichste, kostbarste Sammlung von Shakespeareaner in der Welt. In einem Kellerraum zum Beispiel sämtliche Shakespeare-Ausgaben, die je in englischer Sprache seit 1769 erschienen sind. Der Studierraum hat elisabethanische Atmosphäre, Einzelheiten im Prospekt. Danach Wanderung zum Capitol, etliche fotografierende Amerikaner. Der Blick auf die Stadt, kein Gebäude darf höher sein als das Capitol. Mittags mit Dr. Martin Schött von der Botschaft. Er fuhr mich zu sich nach Hause, sehr hübsches Flat, nicht weit vom Potomac. Schött arbeitet mit dem Kulturattaché Haag zusammen, ist wohl sein Vertreter. Seine Nachbarn, fast alles Diplomaten, schneiden ihren Rasen selbst. Die Wildnis beginnt unmittelbar dahinter. Manchmal kommen Giftschlangen auf die Terrasse. Ein Nachbar fand eine Schlange in der Küche, erschlug sie und warf sie in den Küchenabfalzer kleinerer. Schött gehört zu den jüngeren Diplomaten, die, wenn nicht alles täuscht, mühsam das Bild korrigieren, das man draußen von Deutschland hat. Den Botschafterwechsel Greve Knapstein kommentierte er mit den Worten »Vom Regen in die Traufe«. Es gab ein einfaches, sehr schmackhaftes Mittagessen, gefüllte Pfannkuchen. Er bot mir an, in Washington zu lesen. Ich werde es nicht schaffen. Er brachte mich nach interessantem Tischgespräch über Eigenarten der Amerikaner in die Stadt zurück, wo ich bereits erwartet wurde. Mr. Carnahan, mein Program Specialist, gab mir ein Bündel Flugkarten, meine Reiseroute mit Abflugzeiten und sagte nur, »Das Land steht Ihnen offen. Fahren Sie los. Mit Sicherheit werden Sie überall erwartet werden.« Die gewisse Einsilbigkeit amerikanischer Männer, besonders Taxifahrer. Einstweilen kein Land für mich, in dem ich leben möchte. Reisen damals. Burkhard Klausner liest Siegfried Lenz. Amerikanisches Tagebuch 1962. Bevor der damals 36-jährige Schriftsteller aus Hamburg, der auf Einladung des US-Außenministeriums eine sechswöchige Reise unternimmt, die Hauptstadt Washington verlässt, wird er vom dortigen NDR-Korrespondenten Thilo Koch zu einem Ausflug eingeladen und trifft dann am Abend auf dessen Kollegen Lothar Löwe und Hans-Joachim Schwelin. Kochs luden mich zu einer Fahrt zum Shenandoah-Nationalpark ein. Ich sollte etwas zum Picknick besorgen. Der Mann in der Bar, der mich ansprach, hieß mich willkommen. Er schien sehr einsam zu sein. Mit Hühnchen also hinaus zu den Kochs, wo wir uns bereit machten. Eine einzigartige Fahrt durch eine Landschaft Virginias, die zum größten Teil aus Gentleman-Farmen zu bestehen schien. Schöne Pferde, die von Mädchen in sehr engen Jeans, kurze weiße Gerten in der Hand und mit langen Haaren über die Hügel geritten wurden. Nirgendwo einstweilen Zeichen von Mühsal, Schweiß, Not und schweren Nächten. Wir kreuzten den Potomac auf einer Fähre. Washington blieb immer weiter zurück. Die Straße wurde schmaler, der Wald rückte gegen sie vor, die Bäume mit hängendem Efeu und Lianen beschwert. Farmhäuser, Autofriedhöfe in der Nähe der Straße, die herbstlichen Wälder in brennenden Farben. Wer lebte dort? Lebte dort überhaupt jemand? Hinter den Häusern schien alles Leben zu enden. Es war Ende Oktober sehr heiß, und dann fand ich, worauf ich gewartet hatte, schäbige Farmhäuser aus Holz, die Fenster vernagelt, ausgebrochen, auf den Veranden defekte Schaukelstühle, die seit dem Civil War gestanden haben könnten. In manchen dieser schäbigen, abgelegenen Häuser wohnten Schwarze, riesige Wagen vor der Tür. Fernseher. In einem Tal Obstgärten, das aromalose Obst Virginias, das in großen Körben an der Straße feilgeboten wurde. Dazu eiskalter Apple Cider, den wir leider nicht probierten. 2 Stunden dauerte die Anfahrt. Mittagessen in einem ganz auf den Autofahrer zugeschnittenen Dorf. Drive-in-Bank, Motel und so weiter. Der Shenandoah-Nationalpark, ein sanftes Mittelgebirge, war überfüllt von Autos. Wir fuhren in einer Kolonne, hielten, wie die anderen, vor jedem Aussichtspunkt, warfen aus dem Wagen einen Blick auf das bescheidene Idyll verschwiegener Täler und fuhren weiter. Rückfahrt im Berufsverkehr, ein Albtraum. Am Weg immer wieder Früchte, darunter riesige Melonen und Kürbisse, von Indianern hergestellte Flechtwaren und Souvenirs, viele überfahrene Eichhörnchen, Skunks und auch Hunde. Abends kamen zu Thilo Koch Korrespondenten, Lothar Löwe, Jochen Schwelin von der FAZ. Schwelin insbesondere erzählte hochinteressant vom Besuch des Außenministers Schröder in Washington. Schwelin kennt Schröder seit langem, er hält ihn für einen smarten Verräter und Ehrgeizling ohne eigene Ideen. Löwe erzählte von einer Eisenbahnfahrt Moskau-Warschau. Es ist eigentümlich, wie gut man einige Dinge kennt, ohne sie vom Augenschein her zu kennen. Auch heute wieder die Erfahrung, wie sehr isoliert Korrespondenten arbeiten und leben. Schwelin fuhr mich zurück ins Hotel. Hier sagen die Leute oft das Größte in der Welt. Pentagon, das größte Gebäude. Library of Congress, die größte Bibliothek in der Welt. Die größte Gas Station. Die größte, die größte. Washington, Ankunft Boston, 21. Oktober. Dieser Sonntag brachte 2 Enttäuschungen. Aus meinem Anzug wurden $80 gestohlen. Man hat an die Stelle eines 100-Dollar-Scheins einen 20-Dollar-Schein hineingelegt. Die 2. war lässlicher. Auf der Suche nach einem Taxi, das mich zum Heldenfriedhof Arlington hinausbringen sollte, saß ich einem abgebrühten Sightseeing-Manager auf, der mir $14,50 abknöpfte. Er peitschte mich durch Museen, in denen amerikanische Väter ihren Söhnen und Töchtern rührend Geschichte, Vorgeschichte, Tiere und Technik erklärten. Spirit of St. Louis, Glenn's Kapsel, Ichthyosaurier-Skelette, Indianergewänder, Angelhaken der Südseeinsulaner, das Geld einer Südseeinsel, das aus riesigen Mühlsteinen mit einer Öffnung besteht. Frage eines Vaters an seinen Sohn, möchtest du dies Geld haben? Antwort, ja, nur es ist schwierig, es zu wechseln. Fahrt nach Arlington. Über 80.000 Gräber, nicht weit vom Pentagon, in den Hügeln Virginias jenseits des Potomac. Wechsel der Wache. Die Fernsehkameras, die Ansprache des Wachhabenden, der sich vorstellt, die Zuschauer ermahnt, ruhig zu sein, Militärpersonen auffordert, zu grüßen. Viele berühmte Tote liegen hier. General Walker, General Pershing, Foster Dulles. Die Toten schauen auf Washington hinab. Iwo Jima. 2 der 6, die die Fahne aufrichteten, sind noch alive. Rötliche Erde. Frische Blumen, weiße Steine, keine Grabhügel. Viele ältere Frauen waren hier. Für 40 Cent in einem Drug gegessen, dann mit Gepäck vom Hotel zum Flugplatz. Das Treiben auf dem Flugplatz Washingtons. Die riesigen Entfernungen zwingen hier dazu, das Flugzeug wie ein Taxi zu benutzen. Die Frauen, ihre Kleidung, die Mädchen, dicke Hintern, 3/4 lange Hosen, Lockenwickler und Handtasche. 3 Stunden gewartet, dann Flug nach Boston, der circa 2 Stunden dauerte, über Baltimore und New York. Manchmal hatte ich das Gefühl, über eine einzige riesige Stadt zu fliegen, eine Kontinentsstadt. Die Lichterketten unter uns hörten lediglich dann auf, wenn wir auf See hinausdrehten. Freundlich belangloses Gespräch mit meinem Nachbarn im Flugzeug, der mir freimütig sagte, die Amerikaner seien die freundlichsten Leute in der Welt. Ich gab ihm recht. Das Essen im Flugzeug, guter Kaffee, guter Kuchen, geschmackloses Steak und geschmacklose Kartoffeln. Sanfte Landung in Boston. Ein Taxifahrer, der gut Deutsch sprach. Er war als Soldat in Coburg, brachte mich ins Hotel, in dem bereits ein Brief für mich bereit lag. Ich wohne im Copley Square Hotel. Noch habe ich von Boston nichts gesehen. Boston, 22. Oktober. Sonniges Wetter, doch sehr viel kühler als Washington. Ich machte einen Spaziergang zum Boston Center for International Visitors, wo mich ein freundliches, heiseres Frauchen, Mrs. Isabella Halstead, empfing. New England ist überall gerechtfertigt. Die Häuser mit ziegelrotem Vorbau, die messingbeschlagenen Türen, die etwas leisere Art. Ich ging durch den öffentlichen Park, wo zwei Männer Tauben und Spatzen fütterten und wo ein Denkmal daran erinnert, dass in Boston zum ersten Mal Äther benutzt wurde, um die Schmerzen bei der Operation auszuschalten. An einem Schild las ich, dass hier die Gesellschaft von Massachusetts zur Verhinderung von Grausamkeiten an Kindern residiert. Das Mittelalter blinzelt. Eine sauber, kühl anmutende Stadt. Mrs. Halstead, die Sponsorrolle übernommen hat, empfing mich mit Kaffee und Eifer, drückte mir Pläne und Programme in die Hand, ließ sich sagen, wer ich bin, und jagte mich gleich um die Ecke in die nächste Bibliothek, ins Boston Athenaeum, wo ein jüngerer Bibliothekar, Gay mit Namen, mich führte. Er zeigte mir zwei Drittel von George Washingtons Privatbibliothek, die hier aufbewahrt wird, Bücher über Landwirtschaft, Geschichte. Sodann zeigte er mir alte Stiche von Boston mit maliziösem Lächeln. Ich blieb nicht lange bei ihm. Zum Abschied erkundigte er sich, wer ich sei, worauf er mir alles Glück der Welt wünschte. Vieles im amerikanischen Leben hat den Stil der Anzeige, der Annonce. Alles wird sehr gut gemacht, übertrieben, angepriesen. Die Sprache stellt sich darauf ein, man versucht, die billigen Preise zu rechtfertigen, indem man den Kunden die Skepsis nimmt. Eine Anzeigenphrasiologie beherrscht viele Köpfe. Aufmachung ist alles. Man akzeptiert stillschweigend die kleine Lüge. Das Selbstbewusstsein der Tramps, die im Park lagen. Der Besoffene am Friedhofszaun und immer die mächtigen Frauen, die missbilligende Blicke werfen. Heute wurde ein 14-jähriger Junge erschossen von einem Vorübergehenden, einem Fremden, ohne jeden Grund. Eine der Explosionen, die man zu erwarten bereit sein sollte, dort, wo die Männer stehen, reglos, leer, spuckend. Nach kurzer Mittagsruhe wieder ins Büro von Mrs. Halstead marschiert. Sie hatte neue Verabredungen für mich getroffen, überlegte lange, was alles sie mir noch außerdem antragen konnte. Ich bat sie, mir den Abend zu überlassen. Ich kaufte mir Obst, ging früh ins Hotel. Rede von Präsident Kennedy. Sehr ernst, sehr besorgt. Die USA haben sich angesichts der kommunistischen Gefahr, die von Kuba droht, entschlossen, eine Blockade zu verhängen. Alle weiteren wichtigen Schritte sind eingeleitet. Hoffentlich bleibt der Friede in der Welt erhalten. Ich nehme mir vor, eine Weile hinter einem Amerikaner herzugehen, nur herzugehen. Morgen wieder mehrere Appointments. Früh zu Bett. Im Hotel, im Drug, überall verfolgt man mit Anteilnahme die amerikanischen Aktionen zur Blockade Kubas. Erstaunlich, in welcher Geschlossenheit die amerikanische Nation hinter ihrem Präsidenten steht. Auch die Opposition beeilt sich, den Präsidenten in dieser Lage ihrer ganzen Unterstützung zu versichern. Umfragen, die Zeitungen und Radiostationen auf den Straßen veranstalten, zeigen die gleichen Ergebnisse. Die Entscheidung des Präsidenten wird gut geheißen. Ich erlebe alles aus unmittelbarer Nähe und muss die Art ungemein bewundern, in der dieses Volk sich auf sein nationales Prestige besinnt. Eine Frau sagt, "The president is always mostly right and a little bit wrong." Ein Harvard-Student: "When we can't live with dignity in freedom, so let's die with dignity." Mittags Treffen mit Peter Davison, einem jungen Dichter und Redakteur von The Atlantic, der mich zum Essen einlud. Ich fragte ihn nach den Leiden junger amerikanischer Dichter. Er sagte, die Einsamkeit, die Reaktionslosigkeit der Gesellschaft. Die einzige Genugtuung bietet die Sprache, die amerikanische Sprache. Sehr sympathischer Junge, dessen Reserve zunächst durch Höflichkeit verdeckt war, im Laufe des Gesprächs jedoch ganz verschwand. Er beantwortete mir freimütig alle Fragen. Abends lud er mich in sein Haus ein. Nachmittags fuhr Peter Davison mich nach Harvard hinaus, wo ich die Professoren des Department of German kennenlernte, unter anderem Hatfield, Blume und Spätling. Mit Professor Spätling, der viele meiner Arbeiten kannte, ging ich in ein Studentencafé, wo wir den ganzen Nachmittag verplauderten. Er erzählte mir etwas über die Situation Harvards. 12.000 Studenten. Rivalität zur Stadt. Man zahlt keine Steuern an die Stadt. Die Offenherzigkeit der Studenten in allen Angelegenheiten. Er wollte manches wissen über die literarische Situation in Deutschland, fühlt sich sehr abgeschnitten. Langer Spaziergang durch das Studentenviertel. Abendbrot und Gespräch bei Peter Davison, vor allem über die politische Situation. Ich bin erstaunt zu sehen, wie sehr sich die Intellektuellen überall gleichen. Das Interesse für Politik überwiegt jedes andere. Auch Peter war der Meinung, dass die deutsche Bekräftigung des amerikanischen Schritts gegenüber Kuba ein paar Stunden zu früh kam. Dies war, unverhofft, der bisher beste, der am meisten anregende Tag in den USA. Boston, 24. Oktober. Sehr bedrückt. Man erwartet stündlich die Begegnung zwischen russischen und amerikanischen Schiffen und fürchtet das Äußerste. Im Hotel werden gegenüber vom Fahrstuhl die letzten Nachrichten vom Portier mit der Hand angeschrieben. Die Zivilstellen werden mit Anrufen überschwemmt. Man fragt nach Schutzgelegenheiten. Eine Flotte von Düsenbombern landete hier. Florida gleicht einem Heerlager. Die meisten Flughäfen sind für die zivile Luftfahrt gesperrt. Ich machte einen Spaziergang in der Stadt, sah amerikanischen Bauarbeitern zu, die mit ungewöhnlicher Disziplin arbeiten. Das riesige Gerüst, das Schild »The mistake you make today might be your last mistake«. Mittags mit Lilochen telefoniert. In der Entfernung nimmt sich alles doch sehr anders aus. Ich wurde abgeholt zu einer Fahrt nach Concord, einem der idyllischen Plätze Neuenglands, wo sich Geschichte ereignet hat, hier sogar auch Literaturgeschichte. Ich stand vor der Brücke, an der sich 1775 während der Revolution britische Truppen und Minutemen gegenüberlagen. Ich besuchte das Museum, in dem eine Darstellung der Schlacht gezeigt wird, alles geschnitzt in steifem Realismus. Hier in Concord bei Cambridge wohnten Emerson, Thoreau, Hawthorne. Hier in der Nähe liegt Walden, wo Thoreau sein Lebensexperiment machte, bei dem er herausfinden wollte, wie sehr sich die Ansprüche reduzieren lassen. Merkwürdig. Bei der ersten Lektüre sah ich immer Wildnis vor mir. Walden liegt jedoch in einer heiteren, parkähnlichen Landschaft. The Cabin wird Thoreaus Hütte genannt. Im Museum von Concord ist Thoreaus bzw. Emersons Bibliothek. Welche weitläufigen Interessen. Rückfahrt bei Einbruch der Dunkelheit in einem unübersehbaren Verkehrsstrom schwimmend. Die Disziplin der Fahrer ist bewundernswert. Ich stieg am Harvard Square in Cambridge aus, versuchte die 45 Holden Street zu finden, in der Professor Bernard Blume lebt, bei dem ich zum Abendessen eingeladen war. Ich fragte eine Reihe von Amerikanern, alle waren sehr freundlich, alle schickten mich irgendwo hin, alle wiesen mich in die Irre. Zum Schluss nahm ich ein Taxi. Köstliches Abendessen. Amerikanischen Wein probiert, der an die nordafrikanischen Landweine erinnert. Professor Blume ist seit 1936 in Amerika. Seine Frau arbeitet in einem Hospital. Sie erzählte, dass man hier mit gleicher Selbstverständlichkeit seinen Mental Breakdown erwähnt, wie wir in Europa einen Besuch beim Zahnarzt. Zwischen 8:30 kamen eine Reihe sehr sympathischer amerikanischer und deutscher Professoren, angeregte, unverbindliche Unterhaltung. Hatfield war auch gekommen. Man bleibt nicht sehr lange zusammen. Um 10:30 gingen die ersten, wir um 11:00. Ein Stündchen saßen wir noch bei Robert Spätling zusammen, dann fuhr ich ins Hotel. Blume sagte mir, dass ein Harvard-Student sehr gesiebt wird. Studiengebühren zwischen 2.000 bis 2.500 Dollar im Jahr. Stipendien sind sehr möglich. Ein ordentlicher Professor wie er verdient bestenfalls 16.000 Dollar im Jahr. Das wird als respektables Gehalt angesehen. Nach einer guten Woche in Washington und Boston reist Siegfried Lenz weiter nach Gambia in Ohio, einem kleinen Ort, der vom Kenyon College geprägt wird. Am Ankunftsabend steht ein Vortrag von Aldous Huxley auf dem Programm, der 30 Jahre zuvor Schöne neue Welt geschrieben hatte. Mit schweren Kopfschmerzen erwacht, ein Melabon half sehr rasch. Beim Frühstück die Gesichter in der Küche beobachtet, die sich über den Radioapparat schoben, sobald Nachrichten über die Kuba-Krise gegeben wurden. Aufgeregt kam der Portier zu mir. Er bat mich um die Erlaubnis, mir einen Rat geben zu dürfen. Mit dem Hinweis auf die Absicht der Russen, auf Kuba Raketen zu stationieren, riet er mir, meine Reise zu bedenken und nach Hause zu fahren. Ruhig, sagte er, »The United States of America are prepared to go to war.« Ich genieße die erste Mahlzeit immer noch. Juice, Kaffee, Toast, Eier mit Schinken. Im Durchschnitt bezahle ich für ein Frühstück zwischen 60 und 80 Cent. In Ruhe gepackt, dann zur Rezeption, wo man meinen Aufbruch bedauerte. Man wusste, dass ich aus Hamburg war. Offenbar hegt man hier eine gewisse Sympathie für die eilfertigen Alliierten, die Deutschen. Was übrigens der Taxichauffeur bestätigte, der mich zum Flugplatz hinausfuhr. Wie soll man nur auf nationale Komplimente reagieren? Ich schwieg. Flug nach Cleveland am Eriesee, über eine schwedisch anmutende Landschaft, Wälder und felsige Hügel, klare Seen weit auseinandergezogen, Wohnbezirke, Häuser im Einheitsstil. Im Flugzeug Dinner. Der Service ist bei weitem nicht so gut wie auf europäischen Strecken. Die Flugzeuge scheinen älteren Datums, scheinen auch viel strapaziert. Man fühlt sich nicht sehr sicher. Kurzer Aufenthalt in Cleveland, dann weiter Flug nach Columbus, wo wir im Schneetreiben, im Schneeregen landeten. Ich wurde abgeholt von Herrn Hecht, einem jungen Instructor vom Kenyon College. Über zum Teil verschneite Straßen fuhren wir eine knappe Stunde und kamen gut in Gambia an. Ein kleines Dorf. Nahezu jeder, der hier lebt, hat mit dem College zu tun, an dem etwa 500 Studenten studieren. Der Student bezahlt im Jahr 1.300 Dollar. Ich wurde im Gästehaus aufgenommen, Alumni. Abends fand ein Vortrag statt von Aldous Huxley. Es war ein Ereignis für Gambia. Der Saal war überfüllt. Auch ich ging hin. Huxley sprach über Erziehungsprobleme. Genetik, Hypnose, Bewusstseinsänderung, zitierte Spinoza und variierte einige Gemeinplätze. Ich war erstaunt über die Dürftigkeit seines Vortrags. Gleichwohl war jeder bereit, im großen Namen mit Lachen und Beifall zu huldigen. Vermutliches Honorar 2000 Dollar. Ich ging nicht zu dem Empfang, der ihm zu Ehren gegeben wurde, schlenderte durch die klare Kälte über den Campus und später fuhr ich noch zu Hecht, der mich zu einer Coke einlud. Er ist Instructor für Deutsch. Er beklagte sich über das Niveau der Studenten. Es sind bessere Oberschüler, sagte er. Hecht verdient, da er keinen Titel hat und noch nicht Professor ist, etwas über 5.000 Dollar im Jahr. Am Tag darauf wird Siegfried Lenz in seinem Reisetagebuch aus dem Jahr 1962 die Unverbindlichkeit, die Quasi-Höflichkeit beklagen, der er immer wieder begegne. Und er notiert den Satz: Ich frage mich, warum ich noch weiter reise. Am Abend wieder Party. Die Gastgeberin hält den jungen Mann aus Germany mit einem Salat aus Alligator Pears bei Laune. Tags darauf im Supermarkt sieht er die ganze Frucht, von Amerikanern Krokodilsbirne genannt, die wir Avocado nennen. In einer winterlichen Parklandschaft erwacht. Studenten gingen mit ihren Büchern über den Campus zu den Fakultätsgebäuden, die durchaus an englische Schulen erinnern. Ich ging zum Village Inn hinüber, dem einzigen Ort, an dem man hier essen kann, erhielt ein fabelhaftes Frühstück. Roby McCauley, mein Sponsor in Gambier, gleichzeitig Editor der Canyon Review, holte mich hier ab. Ein gemütlicher, welterfahrener, dabei sehr junger Gelehrtentyp, der eine leise, vorsichtige Art zu sprechen hat. Wir fuhren kurz an seinem Haus vorbei, einem für deutsche Verhältnisse wunderbaren modernen Bungalow, sehr geräumig, mit herrlichen Ausblicken, was hier aber überall zu finden ist. Und danach in die Redaktion der Zeitschrift, einem Kellerraum in einem College-Gebäude, wo wir über die stehenden Fragen sprachen. George Lanning und Roby meinten, dass der amerikanische Schriftsteller an einer Matter of Subject leidet, an seiner Isolation, dass er andererseits aber unbedingt Ja sagt zu der beherrschenden, beinahe missionarischen Rolle, die Amerika heute in der Welt spielt. Das Ja betrifft die politischen und sozialen Einrichtungen weniger, von den kulturellen sprachen wir nicht. Besuch der Bibliothek, der Studenteneishalle, der Kirche, eines Buchladens. Dann Umzug in das Privathaus von Mrs. Raming, die mir freundlicherweise ein Zimmer abgetreten hat, da es hier ja keine Hotels gibt. Sie ist die Frau eines verstorbenen Kunstgeschichtlers. Das Haus aus Holz, sehr großzügig, riesige Räume, Hund und Katze auf dem Sofa. Ich versuchte, 3 Hemden in die Wäscherei zu bringen. Unmöglich, da nur rotierende Kessel mit Bedienungsvorschriften da sind. Niemand nimmt einem etwas ab. Ich weiß nicht, wie man die Apparaturen steuern muss. Ich nahm meine Hemden und zog ab. Mittagessen im Village Inn, dann Besuch bei dem sehr angesehenen Lyriker John Ransom, mit dem ich über Milton sprach und über die Gerechtigkeit, die der Teufel für sich beanspruchen darf. Ein sehr gebildeter alter Herr, weißes Haar, helle Augen, leichter Körper, manische Mitteilsamkeit. Er ist nicht der Meinung, dass der Dichter heute in den Wissenschaften erfahren sein muss. Wieder die Unverbindlichkeit, die Quasi-Höflichkeit. Ich frage mich, warum ich noch weiterreise. Ich glaube zu wissen, was mich überall erwarten wird. Auf die Landschaften freue ich mich. Heute Abend will Roby McCauley für mich eine Cocktailparty geben. Ich fühle mich trotz aller Programme sehr allein. Die Party bei McCauley war sehr nett, über Erwarten. Roby briet uns auf dem Grill riesige, unvorstellbar große Steaks, während sein kleiner Junge ihn ungeheuer terrorisierte. Erstaunt, wie groß und zuverlässig die Kenntnisse über Thomas Mann und Brecht sind. Von beiden werden Ausstellungen vorbereitet. Mir zuliebe machte Frau McCauley Salat aus Alligator Pears. Gambier Canyon College, 27. Oktober. Morgens eine Vorlesung besucht, in der Professor Burnham die kritische Aufnahme Shakespeares vom 17. bis 19. Jahrhundert behandelte. Die Studenten rauchen, fragen dazwischen, auch der Professor fragt. Ich hatte den Eindruck, dass es ein überaus praktisches Kolleg war, in dem nur Schlüsselzitate gebraucht wurden, kein Ballast. Es waren mehr Anregungen. Der Professor brachte einen Stapel Bücher mit, zitierte aus ihnen, hielt sie hoch, als Spekulationen und Mutmaßungen. Der Student kann so in den Landschaften des Wissens nicht verloren gehen. Alles nimmt sich wie Klassenunterricht aus. So sollte es in einer idealen Oberprima zugehen. Berman machte eine Reihe von Witzen und ironischen Bemerkungen, die von den Studenten belacht wurden. Nahezu jeder Student hat einen eigenen Wagen. Hecht war mit mir und nach der Vorlesung fuhren wir am Cocosing River, Fluss der Eulen, entlang nach Mount Vernon in ein Einkaufszentrum, Supermarket, wo ich etwas für meine Wirtin kaufen wollte. Ich fand kein Geschenk, trotz verzweifelter Suche. Entsetzliche Devotionalien, Wachsblumen, billiger Porzellankitsch. Es war unmöglich, etwas zu finden. Esswaren sind ungewöhnlich billig. Etwa 1 Pfund geräucherter Schinken kostet 50 Cent. Selten, sehr selten Preise, die über den Dollar hinausgehen. Die teuersten Hemden, $1,98. Ich aß 2 Frankfurter mit Kaffee für 50 Cent. Das Wetter ist wieder besser geworden. Klar, wärmende Sonne. Die herbstlichen Wälder Ohios leuchten. Vögel und Eichhörnchen. Es gibt eine sehr interessante Frucht, die man auf vielerlei Weise bereiten kann, oft zum Salat. Sie heißt Alligator Pear, Krokodilsbirne, wächst in Florida. Ich bin allein in dem sehr großen Haus. Hecht, der Instructor, erzählte mir über den Zwang der Modelle. Er erfreut sich keiner unbedingten Sympathie, da er in seinem Garten Bäume gefällt hat. Der Präsident des College tadelte ihn dafür mehrmals. Überhaupt scheint er ziemlich isoliert zu sein. Kein Wunder, da er inmitten triumphierenden amerikanischen Selbstbewusstseins ein starrköpfiger Verteidiger alles Deutschen ist. Mittags holte Roby mich zu einem Footballspiel zweier Universitätsmannschaften ab. In ihrer Verkleidung, mit Helm, Mundschutz, gepolsterten Schultern und Gelenken, sehen die jungen Leute wie böse Monstren aus. Merkwürdig. Es sind schöne Menschen, mager, gut geschnittene Gesichter. Sie bewegen sich frei und selbstbewusst, sie tun, was ihnen Spaß macht, tragen Kleidung, die sehr leger ist. Canyon verlor das Spiel, große Anteilnahme im ganzen Village, in der Kneipe, in der Post, beim Gemüsemann. Abends eingeladen bei George Lanning, dem zweiten Redakteur der Canyon Review, ein amerikanischer Junggeselle, preziös eingerichtet, viele Spiegel und Aktzeichnungen. Missverstandener Dandyismus amerikanischer Provenienz. Er lebt mit Hund und einem großen, schön sprechenden Vogel. Er hatte eine Bibliothekarin eingeladen, ein Mädchen, das sich als Blaustrumpf verkleidet hatte, um von keinem Mann angesprochen zu werden. Das ist der Gegentyp. Die Männer hassende, Männer zurückweisende Frau. Langes Gespräch über Henry James, McCullers, über die Gründe, die Amerikas Unbeliebtheit in der Welt erklären könnten. Psychologische Gründe herrschen vor, war die Meinung. George briet riesige Steaks und backte Kirschtorte. Sehr schmackhaftes Essen. Abends bei Studentenparty. Gambier Canyon College, 28. Oktober. Der Sonntag hier auf dem Lande ist sehr leer, trübselig. Kein Spaziergang, niemand tritt vors Haus, nur Wagen fahren vorbei. Durch den Wald, hin und her. Ich weiß nicht wohin. Ich schrieb Karten und Dankadressen, sprach dann einen Augenblick mit meiner Wirtin, deren Mann Professor für Kunstgeschichte war, seit einigen Jahren tot ist. Sie führte mir die Kunststücke ihres Dackels Carmelita vor, den sie aus Mexiko mitgebracht hat. Er spielt grandios Versteck und blinde Kuh und macht Bauchrollen und Männchen. Gambier Canyon College, 29. Oktober. Morgens Abschied von dem kleinen, verschwiegenen Gelehrtendorf. Meine Wirtin, Mrs. Ramming, kam auf einen Sprung aus der Fabrik, um mir Adieu zu sagen. Auch bei ihr der missionarische Gedanke. Sie wollte kein Geld von mir für das Zimmer. Ich sollte mich nicht nur als Amerikas, sondern auch als ihr persönlicher Gast betrachtet haben. NDR Info Reisen damals. Burkhard Klausner las Siegfried Lenz, amerikanisches Tagebuch 1962, erschienen im Verlag Hoffmann und Campe. Einführung und Textauswahl dieser Sendung Bernhard Kalpen, Produktion Rita Klostermann, Technik Corinna Kammerer, Musikzusammenstellung und Redaktion Klaus Röck. Morgen, am zweiten Weihnachtstag, können Sie den zweiten Teil dieser Lesung hören mit Reisenotizen aus San Francisco, New Orleans und New York hier auf NDR Info um 7:05 Uhr und 15:05 Uhr.